Ich bin so penetrant in jedem Bundesland, in allen Zeitungen öffentlich, ich bin ein Mann. Zeige 16 Bars D, das ist ein Rap, das ist nicht Rag, das ist Money Boy Swag, Homo DJ Sido. Sag mir, was es soll das, bitteschön. 23 Bushido, bitte, bitteschön. Ich will auch mit euch rappen, aber ich bin halt zu klein, ich bin zu jung. Ja, das sagt ihr, ich bin ein Schwein im Rappen, doch ich habe auch meinen eigenen Style. Auch wenn ihr es nicht wollt, ja, so Leute, so soll's sein. Immer wieder sagen sie, ich wär im Kindergarten, doch jetzt sag ich eins, ihr werdet alle nach mir versagen. Ja, das hier ist Freestyle-Track, ihr habt es nicht erwartet, doch das hier ist MC Boogie, ja, das hier ist alles Arte. Arte klar, Arte klar, Französisch, Deutsch, und das hier ist alles, was ich sage, ja, du bist ein Toy. Ciao.